Erster ihr Herren, gebt euren Dienern, was gerecht ist. Denkt daran, auch ihr habt einen Herrn im Himmel. Zweiter betet immer weiter. Seid dabei wach und dankbar. Dritter betet auch für uns. Bittet Gott, dass er uns hilft, sein Wort zu sagen. Ich bin gefangen, weil ich die Botschaft über Christus erzähle. Vierter, ich muss diese Botschaft bekannt machen. Das ist meine Aufgabe. Fünfter, seid klug im Umgang mit Menschen, die nicht glauben. Nutzt jede gute Gelegenheit. Sechster, sprecht immer freundlich. Eure Worte sollen gut klingen. Dann wisst ihr, wie ihr jedem antworten sollt. Siebter, Tychikus wird euch alles über mich erzählen. Er ist ein treuer Bruder. Er hilft mir und dient dem Herrn mit mir. Achter, ich habe ihn zu euch geschickt. Er soll euch sagen, wie es uns geht. Er soll euch Mut machen. Neunter, Onesimus kommt auch mit ihm. Er ist ein treuer und lieber Bruder von euch. Sie werden euch alles erzählen, was hier passiert. Zehnter, Aristarchus grüßt euch. Er ist mit mir gefangen. Markus, der Cousin von Barnabas, grüßt euch auch. Ihr habt schon Anweisungen über ihn bekommen. Wenn er kommt, nehmt ihn gut auf. Jesus, der Justus genannt wird, grüßt euch auch. Elfter, diese Männer sind die einzigen Juden, die mit mir für Gottes Reich arbeiten. Sie sind mir eine große Hilfe. Zwölfter, Epaphras grüßt euch. Er kommt aus eurer Stadt. Er dient Christus Jesus. Er betet immer für euch. Er bittet, dass ihr fest im Glauben seid und Gottes Willen ganz erfüllt. Dreizehnter, ich kann bezeugen, er kümmert sich sehr um euch. Auch um die Menschen in Laodikea und Hierapolis. Vierzehnter, Lukas, der Arzt, grüßt euch. Er ist ein lieber Freund. Auch Demas grüßt euch. 15. Grüßt die Brüder und Schwestern in Laodikea. Grüßt auch Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. 16. Wenn ihr diesen Brief gelesen habt, dann sorgt dafür, dass er auch in Laodikea gelesen wird. Lest auch den Brief aus Laodikea. 17. Sagt Archippus, achte auf deine Aufgabe, die du vom Herrn bekommen hast. Erfülle sie ganz. 18. Ich, Paulus, schreibe diesen Gruß selbst, denkt an meine Gefangenschaft. Gottes Gnade sei mit euch.